1. Ein Psalm Davids. Herr, wer ist dazu berechtigt, Gast in deinem heiligen Zelt zu sein, und wer darf dauerhaft auf deinem heiligen Berg wohnen? 2. Es ist Dirgenage, der ein tadelloses Leben führt, stets gerecht handelt und die Wahrheit aus tiefster Überzeugung in seinem Herzen spricht. 3. Dies Person verbreitet kein Verleumdungen mit ihrer Zunge, führt ihren Mitmenschen keinen Schaden zu und bringt kein Schande über ihr Nachbarn. 4. Verrachtet Diogenogen, die von Gott verworfen worden, et jedoch Jean, die erfurcht vor dem Herrn Zagen, und holt sein Versprechen selbst dann, wenn sie im Zum Nachteil gereichen. 5. Verleit sein Geld nicht gegen Zinsen und las sich nicht bestecken, unschuldigen zu schaden, wer nach diesen Grundsatzen handelt, wird niemals eines wanken geraten.